Abschnitt 11 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel. In der folgenden Nacht schreckte Tom von Zeit zu Zeit plötzlich aus dem Schlafe auf, und sein erster Gedanke war: Welches Glück, es ist nur ein Traum. Aber jedes Mal fiel er stöhnend wieder in die Kissen zurück und murmelte: Ein Nigger! Ich bin ein Nigger! Oh, wäre ich doch tot! Als er im Morgengrauen munter wurde, wiederholte sich diese entsetzliche Qual abermals, und er beschloss, dem trügerischen Schlafe nicht mehr zu vertrauen. Er wollte wach bleiben und mit sich zu Rate gehen. Allerlei bittere Gedanken stiegen ihm auf und wanderten ziellos hierhin und dorthin. Warum sind Neger und Weiße erschaffen worden? Was hat der erste ungeborene Neger verschuldet, dass er zu seinem Fluch in die Welt gesetzt wurde? Weshalb macht man einen so grauenvollen Unterschied zwischen den Weißen und den Farbigen? Wie hart erscheint mir des Negers Geschick heute Morgen. Und doch ist bis gestern Abend ein solcher Gedanke noch nie in meinen Kopf gekommen. So sann er ächzend und seufzend wohl über eine Stunde lang. Dann kam Chamber, um in unterwürfiger Haltung zu melden, dass das Frühstück bald fertig wäre. Tom wurde feuerrot, als er sah, wie der junge, vornehme Weiße vor ihm, dem Neger, im Staube kroch und ihn Massa nannte. »Geh mir aus den Augen!« schrie er ihn an, und als jener sich entfernt hatte, murmelte er. »Eigentlich hat mir der arme Kerl nichts zuleide getan, aber sein Anblick ist mir unerträglich. Er ist ja der junge Herr Driscoll, und ich bin ein, oh, wäre ich doch tot!« Ein großer vulkanischer Ausbruch in den Tropen, bei dem die Erde bebt, Staubwolken die Luft verdunkeln und die Fluten sich emportürmen, verwandelt die Landschaft ringsum bis zur Unkenntlichkeit. Die Niederung wird zur Hochfläche, Berge zu Tälern, wo sich die Wüste dehnte, glänzt ein See, und statt grüner, lachender Wiesen sehen wir eine dürre Steppe. Auf ähnliche Weise hatte die furchtbare Katastrophe, welche über Tom hereingebrochen war, seine bisherige Umgebung in moralischer Beziehung verändert. Was ihm bisher als niedrig gegolten, war zu den Wolken erhoben, und was er für unantastbar angesehen, lag, unter der Asche früherer Herrlichkeit begraben, in Trümmern vor ihm. Tagelang wanderte er an einsamen Orten umher, tief in Gedanken versunken und bemüht, seinen verlorenen Halt wiederzufinden. Es wollte ihm nicht gelingen. Wenn er einen Bekannten traf, wich plötzlich seine lebenslange Gewohnheit auf geheimnisvolle Weise von ihm. Er streckte nicht unwillkürlich die Hand aus, um des Freundes Hand zu schütteln. Sein Arm hing schlaff herab. Es war der Neger in ihm, der ihn an seine Niedrigkeit mahnte. Er wurde rot und schämte sich. Drückte ihm dann der weiße Freund die Hand, so war der Neger in ihm überrascht und verwirrt. Ganz von selbst trat der Neger demütig beiseite und machte dem weißen Raufbold oder Bummler auf der Straße Platz. Und als Rowena, die Geliebte seines Herzens, die er im Stillen anbetete, ihn einlud, ins Haus zu kommen, stammelte der Neger in ihm eine verlegene Entschuldigung, denn er fürchtete sich, mit hochgebietenden weißen Leuten an einem Tische zu sitzen wie ihresgleichen. Der Neger in ihm schlich ängstlich lauernd umher und argwöhnte Misstrauen oder die Gefahr der Entdeckung in jedem Wort, jeder Miene und Gebärde. So fremdartig und verändert war Toms Benehmen, dass es den Leuten auffiel und sie sich umdrehten und ihm nachsahen, wenn er vorüber war. Dann wandte auch er den Blick, ganz gegen seinen Willen, aber er konnte nicht anders, und sah den verwunderten Ausdruck in diesem oder jenem Gesicht. Von namenloser Furcht gepackt, suchte er, so rasch er konnte, die Einsamkeit auf. Wie ein gehetztes Wild floh er über Berg und Tal. »Der Fluch, der auf Ham lastet, verfolgt mich«, dachte er bei sich selber. Am meisten waren ihm die Mahlzeiten verhasst. Der Neger in ihm schämte sich, mit den Weißen zusammen zu speisen, ihm bangte fortwährend davor, entdeckt zu werden. »Was ist denn mit dir los?«, fragte Richter Driscoll einmal. »Du machst ja ein so erbärmliches Gesicht wie ein Nigger.« Da erwiderte Tom, er fühle sich unwohl und stand rasch vom Tische auf. »So mag es dem heimlichen Mörder zumute sein, wenn der Ankläger spricht, du bist der Mann.« Vor der zärtlichen Besorgnis und den Liebkosungen seiner angeblichen Tante hatte er ein wahres Grauen und wich ihnen so viel wie möglich aus. Gegen seinen vermeintlichen Onkel erwachte ein förmlicher Hass in seinem Herzen, der immer mehr zunahm, denn Tom sagte sich: »Er ist ein Weißer und ich bin sein Eigentum, sein Haustier, seine Ware. Er kann mich verkaufen, so gut wie seinen Hund.« Eine ganze Woche lang bildete sich Tom ein, dass sein Charakter von Grund aus verändert sei. Doch er kannte sich selber schlecht. Zwar hatten seine Ansichten in mancher Beziehung eine völlige Wandlung erfahren, die sich nie wieder rückgängig machen ließ, aber die Hauptzüge seines Charakters waren sich doch gleich geblieben und konnten nicht anders werden. Unter dem Einfluss einer großen geistigen und moralischen Erschütterung hatte es zwar äußerlich den Anschein gewonnen, als habe er mit seinem bisherigen Treiben völlig gebrochen, aber als sich nach einer Weile der Sturm legte, verfiel er wieder in die alten Sitten und Gewohnheiten. Allmählich kehrte er auch zu seiner leichtfertigen, oberflächlichen Gesinnung und Redeweise zurück, und keiner seiner Bekannten hätte in ihm irgendeinen Zug entdecken können, der ihn von dem nichtsnutzigen Tom aus früherer Zeit unterschied. Es stellte sich bald heraus, dass jener Beutezug, den er unternommen hatte, doch ergiebiger gewesen war, als er zu hoffen gewagt. Der Ertrag genügte, um seine Spielschulden zu bezahlen, und so ging die Gefahr einer Enthüllung seines Tuns und der abermaligen Vernichtung des Testaments glücklich vorüber. Mit seiner Mutter kam er ziemlich gut aus. Zwar vermochte sie noch nicht, ihn zu lieben, weil, wie sie es ausdrückte, nichts an ihm war, aber ihrer Natur nach brauchte sie irgendjemand, den sie beherrschen konnte, und dazu war er gut genug. Durch ihren starken Charakter und ihr streitbares, gebieterisches Wesen erregte sie Toms Bewunderung, obgleich er mehr Proben davon erhielt, als er zu seiner Annehmlichkeit bedurfte. In der Regel bestand aber ihre Unterhaltung aus allerlei Klatsch und Geschwätz über die Privatangelegenheiten der besten Familien von Dawson, in deren Küchen sie regelmäßig ihre Ernte hielt, so oft sie zur Stadt kam. Das gefiel Tom, denn es war ganz nach seinem Geschmack. Sie stellte sich immer pünktlich ein, um die Hälfte seines Monatsgeldes zu holen. Bei dieser Gelegenheit trafen sie jedes Mal im Gespensterhaus zusammen und plauderten eine Weile. Auch in der Zwischenzeit machte sie ihm ab und zu dort einen Besuch. Manchmal fuhr Tom nun auch wieder auf ein paar Wochen nach St. Louis, und eines Tages unterlag er abermals der Versuchung zum Glücksspiel. Er gewann eine Menge Geld, verlor es aber wieder und noch eine beträchtliche Summe obendrein, die er versprach, so bald als möglich aufzutreiben. Zu dem Zweck plante er einen neuen Beutezug in Dawson. Seine Räubereien an einem fremden Orte zu unternehmen, kam ihm nicht in den Sinn, denn er hätte sich nicht in ein Haus hineingewagt, ohne dass er die Aus- und Eingänge genau kannte und mit den Gewohnheiten der Familie vertraut war. Am Mittwoch vor der Ankunft der Zwillinge begab er sich verkleidet in das Gespensterhaus, nachdem er seiner Tante Pratt geschrieben hatte, er käme erst in 2 Tagen. Dort hielt er sich bei seiner Mutter versteckt und ging erst am Freitag früh, ehe es hell wurde, nach dem Driscoll'schen Hause. Durch die Hintertür gelangte er in sein Zimmer, wo er den Spiegel und sonstige Toilettengegenstände benutzen wollte. Er trug einen Anzug von seiner Mutter, nebst schwarzem Schleier und Handschuhen, und unter dem Arm ein Bündel mit Mädchenkleidern, die er zu dem Streifzug anzulegen dachte. Jetzt dämmerte der Morgen, er war mit der Verkleidung fertig und wollte eben das Zimmer verlassen, als er durch das Fenster drüben Querkopf Wilson sah, der ihn ohne Zweifel ebenfalls erblickt hatte. Nun übte er sich, um Wilson zu täuschen, eine Weile in allerlei Schritten und graziösen Stellungen vor dem Spiegel, trat dann rasch in den Hintergrund, legte die erste Verkleidung wieder an, wartete noch geraume Zeit und ging dann die Treppe hinunter und zur Hinterpforte hinaus. Er wollte auf dem Schauplatz seiner beabsichtigten Taten Umschau halten. Doch war ihm unbehaglich zumute. Zwar glaubte er nicht, dass Wilson, wenn er noch auf der Lauer war, ein armes altes Weib beachten werde, das früh am Morgen aus der Hintertür des Nachbarhauses kam, deshalb hatte er Roxys Kleid wieder angezogen und schlich in gebückter Haltung einher. Wie aber, wenn nun Wilson doch Verdacht geschöpft hätte und ihm heimlich folgte? Bei dem Gedanken wurde es Tom bald heiß und bald kalt. Er beschloss, den Raubzug aufzugeben und eilte auf den verborgensten Wegen nach dem Gespensterhaus zurück. Seine Mutter war fort, doch kam sie im Laufe des Vormittags wieder und brachte die Nachricht von der großartigen Empfangsfeierlichkeit bei Patsy Cooper. Leicht überredete sie ihren Sohn, dass dies eine besondere Fügung des Himmels sei, die sie sich gar nicht besser wünschen könnten. So unternahm Tom doch noch den Streifzug und brachte reichlich Beute mit, während alle Bewohner bei Frau Cooper waren. Durch den Erfolg ermutigt, wurde er so tollkühn, dass er den Raub nur rasch seiner Mutter übergab, die in einem Hintergässchen auf ihn wartete und dann selbst dem Empfange der Zwillinge beiwohnte. Auch dort im Hause vermehrte er seine Beute noch um verschiedene Wertsachen. Nach dieser langen Abschweifung sind wir jetzt wieder an dem Punkt unserer Erzählung angekommen, bei dem wir Querkopf Wilson verließen. Er saß an jenem Freitagabend zu Hause, wartete auf die Ankunft der Zwillinge und zerbrach sich den Kopf über das Mädchen, das er am Morgen in Tom Driscolls Schlafzimmer gesehen hatte. So viel er aber auch hin und her riet und nachsann und sich verwunderte, er brachte es doch nicht heraus, wer das leichtsinnige Geschöpf wohl sein könnte. Ende von Abschnitt 11.